auf den Jahrmärkten und Messen. Nun kam ich mit allerlei Leuten in Bekanntschaft und wurde oftmals zum Trinken und zum Spielen verleitet. Die Taschenspieler, Bänkelsänger, Kameltreiber, Bärenführer, Blasrohrmacher und Orgelspieler wurden meine Freunde. Arbeitslose Feldarbeiter und so weiter und so weiter. Aber niemals trifft man an Kaiser, König, Edelmann. Auf der Straße, ohne Arbeit, Brot und Pass. Arbeitslose Feldarbeiter und so weiter und so weiter. Aber niemals trifft man an Bürgersleut und Handelsmann, die Beamten und Minister und schon gar nicht Dr. Pfister. Viele Vagantenfamilien allerdings zogen schon seit Jahrhunderten über die Straße. Sie waren jenische, das heißt, sie hatten mittlerweile in Abgrenzung zu den Sesshaften eine eigene Sprache und Kultur entwickelt, die vom Leben auf der Landstraße geprägt war und die von den anderen Heimatlosen wie dem Manne Friedrich schnell erlernt und übernommen wurde. Diese Sprache ist das Jenische oder Rotwelsch, bisweilen auch Gaunersprache, Kochemersprache oder Kundenschall genannt. Auch von Manne Friedrich sind etliche Lieder und Gedichte auf Rotwelsch überliefert. Rotwelsch ist über 800 Jahre alt. Es hat sich vor allem aus dem Jiddischen entwickelt, der Sprache der deutschen Juden und der Sprache der Zigeuner, und ist mit den Vaganten quer durch die deutschen Dialekte gezogen. Die eigene Sprache ist Teil einer kulturellen Tradition, die über die zunftmäßige Weitergabe von Tricks und Überlebenskünsten der Fahrenden weit hinausging. Rotwelsch zu schallen oder zu kaspern, also zu sprechen, war notwendig und nützlich zur geheimen Verständigung der Vaganten untereinander, vor allem wenn Sesshafte oder die Obrigkeit nicht mithören sollten. Es war also möglich, eine Maloche, einen Diebstahl, mitten im Wirtshaus über die Köpfe der Gendarmen und vielleicht sogar über den Kopf des Opfers hinweg in aller Seelenruhe zu verabreden. Vor allem aber verstärkte die eigene Sprache auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kochemer, der Fahrenden, und zeigte den Abstand zu denjenigen, die dieser Sprache nicht mächtig waren, den Abstand zu den anderen, die als Wittische, als Sesshafte, aber auch als Einfältige, Dumme, Kaffer und Dorfbewohner bezeichnet wurden. Die Schule übrigens hieß zur Räuberzeit noch nicht Penne, sondern Schallerkasten. Und der Lehrer wurde auch nicht als Pauker, als Schläger bezeichnet, sondern als Duftschaller, was so viel bedeutet wie einer, der parfümiert redet. Unter Penne verstand man dagegen den Ort, an dem man pennt, also eine Herberge, aber auch das Gefängnis. Doch zurück zu den Räubern. Das Rotwelsche als Tarn- und Geheimsprache erlaubte ihnen sogar beim Singen nichts zu verpetzen, nichts zu verraten. Viele Lieder, die in den Gerichtsakten gegen Manne Friedrich und die Hölzerlipsbande überliefert sind, beinhalten mehr oder minder offene kriminelle Verabredungen. Oder sie verspotten die Sesshaften, die Bauern und Bürger, wie zum Beispiel das folgende Lied von Schillingsfürst. Die erste Strophe wird auf Rotwelsch gesungen, die zweite auf Deutsch. Bist manisch, bleibst taure, bist wittisch, baust o, sonst kommt der Larifari und guft die Scheid o. Der komm in ores Guffe, der hat min ores gespannt, den schmelz ich auf sein Gieves, no muft er recht gewandt. Bist fahrend, bleib hocken, bist sesshaft, hau ab, sonst kommt der Larifari und schlägt dich zusammen. Der kann mich gar nicht schlagen, der hat mich gar nicht sehen, dem scheiß ich auf die Hörner, da stinkt der ganz schön. Der kann mich gar nicht schlagen, der hat mich gar nicht sehen, dem scheiß ich auf die Hörner, da stinkt der ganz schön. Nur mufft er recht quant. Die meisten rotwelschen Lieder wurden nur mündlich weitergegeben. Kein Wunder, denn die wenigsten Menschen konnten damals lesen und schreiben, so dass es heute kaum noch Zeugnisse der jenischen Kultur gibt.